Winnetou war natürlich, ebenso wie ich, nicht völlig davon überzeugt, dass die Osagen nicht unsere Verfolgung aufnehmen würden, um ihren Häuptling zu befreien. Deshalb behielt ich ihre Pferde zurück. Wir gewannen dadurch Zeit. Aber auch ihre Waffen konnten uns nützen. Apanatschka wurde damit ausgerüstet. Der junge Häuptling gab sein ursprüngliches Vorhaben, zu den heiligen Steinbrüchen zu reiten, vorläufig auf und schloss sich dafür uns an. So verließen wir nach kurzer Rast die alte Frau, um unseren Weg nach Colorado hinauf fortzusetzen. Wir ritten bis zum Abend, bis es Zeit wurde, für die Nacht Lager zu machen. Und erst hier begann Apanatschka, ausführlich von seinem Zusammensein mit Old Shoe Hand zu erzählen. Und so war unser Ritt zum Fort Terret ohne Erfolg geblieben. Ein Mann namens Etters war dort gänzlich unbekannt. Ich traute dem sogenannten General gleich nicht, als er diesen Namen erwähnte. Er wollte Old Shoe Hand über diesen Etters in einer ganz bestimmten Absicht täuschen. Ich machte unseren Freund darauf aufmerksam, aber er wollte es nicht glauben. Hat er mit meinem roten Bruder Apanatschka darüber gesprochen? Nein. Und dann habt ihr euch am Rio Pecos getrennt und du bist zu deinem Stamm heimgekehrt? Hau. Deine Mutter hat dich gewiss mit Freude empfangen. Sie erkannte mich im ersten Augenblick und nahm mich liebreich auf. Dann aber ging ihr Geist wieder von ihr fort. Ich musste mich bald nach meiner Heimkehr von ihr trennen. Die Krieger der Naini Comanchen und besonders ihr Häuptling Großer Donner konnten es mir nicht verzeihen, dass mein weißer Bruder Old Shatterhand mich für würdig erachtet hatte, die Pfeife der Freundschaft mit ihm zu rauchen. Sie machten mir das Leben im Tal der Hasen schwer. Und so ging ich fort. Wohin? Zum Comanchenstamm der Pohonim. Ich war zwar der jüngste Häuptling der Naini gewesen, aber es fand sich kein Krieger, der mich besiegen konnte. Darum sprach keine einzige Stimme gegen meine Aufnahme in diesem Stamm. Jetzt bin ich dessen oberster Häuptling. Das höre ich gern. Konntest du deine Mutter nicht mit ihr nehmen? Der Mann, dessen Squaw sie ist, gab es nicht zu. Der Medizinmann. Du nennst ihn nicht Vater? Ich konnte ihm nie mein Herz geben. Jetzt aber hasse ich ihn. Er trennte mich von meiner Mutter. Weißt du genau, dass sie deine Mutter ist? Uff! Ich habe es nie anders gewusst. Und ich liebe sie. Und sie ist wirklich die Squaw des Medizinmannes? Denke nach. Haben sich deine Eltern mit Mann und Frau angeredet? Diese Worte habe ich nicht zwischen ihnen gehört. Sie haben sich nur Tibotaka und Tibovete genannt. Tibotaka und Tibovete? Diese Worte kennt Winnetou. Woher? War der Häuptling der Apachen einmal im Lager der Naini? Nein. Aber Inchuchuna, mein Vater, hat einen Mann und ein Weib getroffen, die so hießen. Er war ein Bleichgesicht, sie eine Indianerin. Wo hat er sie getroffen? Am Rande des Llano Estacado. Sie und ihre Pferde waren dem Verschmachten nahe und die Frau hatte einen kleinen Knaben in ihr Tuch gewickelt. Mein Vater half ihnen, die zu den Comanchen wollten. Ich war zu dieser Zeit noch ein Kind. Aber Inchuchuna erzählte, dass die Frau ihre Seele verloren hatte. Ihre Reden waren verworren und sie brach überall Zweige ab, um sich daraus einen Kranz zu winden. Das ist alles, was Winnetou weiß. Aber Matoshako kann noch mehr über diese Diebe sagen. Der Osage spricht Worte, die Apanatschka nicht dulden kann. Mein junger Bruder möge den Häuptling Siebenbären sprechen lassen. Es geschieht zu seinem Besten. Matoshako muss viele Worte machen, wenn er alles sagen soll, was er weiß. Wir hören. Vor vielen Sommern kam ein Mann zu uns, der die Kleidung der Offiziere trug und sich Rella nannte. Er sei der Bote des neuen großen weißen Vaters in Washington, der die roten Männer besser als sein Vorgänger behandeln wolle. Diese Worte erfreuten uns, und wir nahmen den Offizier als Freund und Bruder mit großer Ehrfurcht auf. Er schloss mit uns einen Vertrag. Die Osagen sollten ihm Felle und Häute liefern, wofür er ihnen schöne Waffen, Anzüge und für ihre Squaws Kleider und Schmuck versprach. Wir hatten 2 Wochen Zeit, diesen Vertrag zu überlegen. Schon vor dieser Frist kehrte der Abgesandte des großen weißen Vaters zurück und brachte einen weißen Mann, eine schöne junge rote Squaw und einen kleinen Knaben mit. Der Körper der schönen Squaw war leer, denn der Geist hatte ihn verlassen. Sie sprach von Tibo Taka und Tibo Wete und wand sich Zweige um den Kopf. Auch von einem Wawaderik redete sie zuweilen. Aber wir wussten nicht, was sie damit meinte. Und auch ihr weißer Mann verstand sie nicht. Sie wurden bei uns aufgenommen. Der Offizierelle aber ging wieder fort. Hatte der Mann der Squaw vielleicht ein Merkmal oder ein Kennzeichen an seinem Körper? Nein. Aber dem Offizierelle fehlten 2 Zähne. Uff, denn Etters. Etters? Nein, so wurde er nicht genannt. Nun, er hat wohl viele Namen. Wie wurde denn der andere weiße Mann von dem Offizier angesprochen? Manchmal mit Lote, aber manchmal auch zornig Ekamote. Sollte er mit dem Lote den französischen Vornamen Lothaire gemeint haben? Uff, uff! Genau so klang der Name, wenn er von Rella ausgesprochen wurde. Gut. Dann bedeutet der 2. Name Ekamote jedenfalls das französische Wort Escamoteur. Damit bezeichnet man einen sogenannten Taschenspieler, der große Gewandtheit darin besitzt, Gegenstände auf unbegreifliche Weise verschwinden und wieder erscheinen zu lassen. Uff, uff! Old Shatterhand ist auf der richtigen Spur. Mein Bruder Winnetou möge sich an die Erzählung über einen einst weltberühmten und dann plötzlich verschollenen Escamoteur erinnern, der in allen Forts und an allen Lagerfeuern als Mr. Lothaire bekannt war. Uff, dieser Mann hatte falsches Geld gemacht und als er festgenommen werden sollte, einige Polizisten erschossen. Ah, jetzt erinnere ich mich an diesen Fall. Lothaire stammte aus irgendeiner französischen Kolonie, wo er sich auch nicht mehr sehen lassen durfte. Lothaire war nur sein Vor- und Künstlername. Mr. Tresco, könnt ihr euch vielleicht auf seinen vollen Namen besinnen? Es war auch ein echt französischer Name und wenn ich... Ach, ich hab ihn! Lothaire Thibault! Thibault! Da haben wir ja das Thibault, das ihr so lange gesucht habt. Ja, wir haben es. Taka ist der Mann und Wete die Frau. Thibaut Taka und Thibaut Wete sind Herr und Frau Thibaut. Wenn sich die Frau des Medizinmannes vollständig nannte, sagte sie Thibaut Wete Ellen. Sollte der Vorname Ellen gemeint sein? Ja, möglich. Dann ist sie eine getaufte Indianerin vom Stamme der Hopi-Indianer. Warum meint ihr das? Weil sie auch von ihrem Wawa, das heißt Bruder Derek, spricht. Diese 3 Worte, Taka, Witte und Wawa, gibt es nur in der Hopi-Sprache. Mein Bruder Charlie sagt es. Es muss diesem Thibaut Taka leicht gewesen sein, bei den Comanchen Medizinmann zu werden. Aber seine Indianerfarbe... Das ist für einen solchen Gaukler eine Kleinigkeit. Ich bin jetzt beinahe überzeugt, dass Thibaut Taka und Thibaut Witte nicht Mann und Frau sind. Sollten sie es dennoch sein, so ist aber Apanatschka nicht der Sohn des Taschenspielers, von dem er ja auch nie als Sohn behandelt wurde. Uff. Apanatschka ist sehr überrascht über diese Neuigkeit. Es gibt noch mehr. Wir haben den Häuptling der Osagen in seiner Erzählung unterbrochen. Er möge sie fortsetzen.